marschieren. Ziehen wir zum deutschen Tor hinauf, dann braucht es Malen. Du bleibst zu Hause, sei darum Male, Male, Wink, Wink, Wink. Und deine grünen Lieder, Wink, ist ein kleiner Wink, Wink, Wink. Du bleibst am Malen, Wink. Sonst kehrt der Morgen beim anderen ein. Ei, darum Madel, Madel, Wink, Wink, Wink. Und seine grünen Lederlicht ist ein kleiner Wink, Wink, Wink. Ruf in der Madel, Wink. Ist ein kleiner Wink, Wink, Wink. Ruf in der Madel, Wink.